Einheit 5. B. Übung 2a. Guten Tag, ich bin Aziz El-Khalfi. Ich war letzte Woche schon mal hier. Natürlich, wir haben miteinander gesprochen. Was kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für Berufe auf dem Bau. Ja, das ist gut. Die Berufschancen für Bauarbeiter sind in unserer Region sehr gut. Interessieren Sie sich für einen bestimmten Beruf? Ja, Maurer. Ich habe letzte Woche viel in den Infomappen gelesen, aber ich habe nicht alles verstanden. Vielleicht kann ich ja Ihre Fragen beantworten.